Gott, bitte, meine Herren, bitte, bitte, bitte nicht so laut, wenn das Kind... Hätte mal zu! Also Kinder, nee, ich bin ja in einer großen Verlegenheit. Also Kinder, hört doch mal schon auf, beruhigt euch doch nicht so laut, Mensch, das geht ja nicht, wenn der Olli jetzt hier hinkommt. Ja, Meister, beruhigen Sie, ich bin schon da. Ja, entschuldigen Sie vielmals... Nö, ne, sind Sie mal, wie können Sie denn hier so lernen, Mann? Ganz klar, vor Gott verlassen Sie, also, was ist denn los hier? Ja, hören Sie mal zu, übrigens, wir befinden uns ja in großen Verlegenheit, Mensch, Kind. So, welche Verlegenheit, wieso, was ist denn los? Na, der Mann ist doch gar nicht da. Ja, welcher Mann denn, von wem sprechen Sie denn? Ja, von den Kammersänger. Was für ein Kammersänger denn, um Gottes Willen, was ist denn los? Sie wissen doch, das Konzert soll steigen vom Schaljapin. Mensch, Kind, Sie sind mal ganz und gar von der schwarzen Kuh. Sie sind von Gott verlassen, was? Ihren Geist, den hat man wohl schon beerdigt. Ja, entschuldigen Sie bitte schön, hier steht schwarz auf weiß, denn Schaljapin, der soll hier heute singen. Also hat man denn schon sowas gehört? Also ist denn sowas möglich? Sagen Sie mal, also, wie kommt denn sowas darauf? Der Mann hat sich längst das Zeitliche gesehen, der schläft ja schon. Ja, da muss ich ihn dahin gehen, den wecken, aber irgendwie muss da was geschehen, oder was? Sagen Sie mal, damit habe ich gemeint, dass der Mann tot ist und längst gestorben ist. Was sagen Sie? Ja, natürlich, das wissen Sie gar nicht, was? Ja, Mensch, Kinder, wissen ja die Leute da sind besser Bescheid wie Sie. Wie kommt denn darauf? Natürlich ist der Schaljapin schon lange tot. Na, Mensch, Kinder, das wissen Sie ja nicht. Was ist denn da passiert? Das ist ja nur egal. Jedenfalls, was soll man denn nur machen? Ja, dann müssen wir wenigstens eine Platte senden. So, da kamen Sie mal im Hause rum. Da schreiben Sie mal das Unterste von oben. Da ist überhaupt keine Platte mehr nicht da vom Schaljapin. Ja, aber müssen Sie eben einspielen. Irgendwann, also wir haben jetzt noch gerade 5 Sekunden, Mensch, Kinder. Dann müssen wir einschalten. Ja, also meinetwegen. Also Sie wissen ja schon, ich bin ja schon allerhand Blödsinn von Ihnen gewöhnt. Schalten Sie schon die Kiste ein, wenn wir den auch noch singen. Also schalten Sie ein. Ja, ist gut. Liebe Herren, nun bitten die Herren zum Schallplattenwunschkonzert um was Zeitgemäßes und damit um den Gesang der Wolga-Schiffer. Das heißt, die singen ja alle zusammen, sondern da singt eine Elle. Und zwar wird das gesungen von dem bekannten russischen Bassisten Fjodor Schaljapin, der Herren der Aufnahme. Yes, all of these days.